die lebt noch. Du musst warten, bis sie stirbt. Der Hobby-Querschnitt. Ich muss leider warten, bis sie stirbt. Vor allem, weißt du, was man da aber mal wieder merkt? Es gibt gar nicht die Gelegenheit, oft genug die Regeln zu erklären. Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach, wo wir mal wieder mit 10 Hinweisen, manchmal wird es auch der ein oder andere mehr, auf eine Person hinraten, die nicht mehr unter uns weilt, sprich, die schon verstorben ist. Also ich würde sagen, es gibt genug Gelegenheit, die Regeln zu erklären, aber man muss nicht unbedingt jede Gelegenheit wahrnehmen. Doch, unbedingt. Hinweis Nummer 1. Jürgen und Dominik haben mit völliger Sicherheit schon mal ein Bild von mir gesehen. Jüngere Hörerinnen und Hörer vielleicht aber nicht. Soll er auf eine immens bekannte Persönlichkeit hin? Ja. So viel spoilere ich, ja. Kermit der Frosch. Jimmy Hansen. Vor allem Kermit der Frosch ist tot. Was weiß der nicht, vielleicht. Hab schon lange keinen Film mehr mit ihm gesehen. Er würdigt deshalb nicht mal eine Antwort. Ich finde das, so, das ist das. Aber hast du die Regeln erklärt? Ja, nee, du, ich habe gerade überlegt, ob nicht tatsächlich ein Sprecher oder einer der Bühnenpuppenspieler der Sesamstraße oder gerade von Kermit tatsächlich gestorben ist vor gar nicht allzu langer Zeit. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Ist doch völlig egal, es ist ein Zeichen von Anstand, Leuten auf Fragen eine Antwort zu geben. Ja. Das werde ich auch zu Hause tagtäglich nicht müde zu betonen. Und, nützt's was? Ich hoffe langfristig. Hinweis Nummer 2. Meine Heimat war die Entomologie und Frankfurt am Main. Die Entomologie. Was war das noch gleich? Irgendwas mit Wörtern. Ich habe darauf spekuliert, ehrlich gesagt, dass ich es nicht weiß. Ist das nicht so die Wortherkunft nicht und so? Das ist so doch so, wo Worte herkommen, Wortstämme und so, oder? Philipp, lass mich jetzt hier nicht dumm dastehen. Ich glaube, das war an Entomologie. Na, dann hast du es einfach nur falsch vorgelesen. Genau, ich habe es falsch vorgelesen. Konrad Duden, von dem habe ich noch nie ein Bild gesehen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Okay. Hinweis Nummer 3. Ich wirkte auch in Nürnberg. Nürnberg? Ja, dort waren mir jedoch beruflich enge Grenzen gesetzt. Aufgrund der Ordnungen meiner Zeit war es mir nicht gestattet, größere Werke anzufertigen und damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Daher handelte ich unter anderem mit Farben und gab Unterricht. Von Albrecht Dürer zu sagen, er wirkte auch in Nürnberg, wäre ziemlich schäbig. Anmaßend. Ja. Das muss ja jemand Überraschendes sein, außerdem. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Nicht die geringste. Okay, aber Albrecht Dürer ist erstmal eine gute Idee, finde ich. Ach, wie er dir halt das Luzi hinschmeißt. Na, bei mir muss man das schon mal extra betonen, wenn ich auch mal eine gute Idee anwende. Brav, Jürgen. Schon, das kürzt sich schon. Ich bin mal ganz ehrlich, ich war selber mit halt der Person. Halt nicht viel von deinem Intellekt. Nein. Oder von Albrecht Dürer. Ich war einfach selber nicht besonders bewandert mit der Person, deswegen. Nun gut, Hinweis 4. Nach 20 Jahren Ehe packte ich meine Töchter ein und zog ins niederländische Friesland. Dort wohnte ich in einer Kolonie, welche urchristliche Werte pflegte und sehr streng und strikt war. So gar nicht mein Ding. Also Fries, Kolonie und Künstler klingt nach, wie ist er noch gleich? Herr Diefenbach. Aber also er hat dann erst gemerkt, dass es so eine Art von Kolonie ist oder wie? Oder hat er am Anfang gedacht, das wäre eine geile Idee und hat dann gemerkt, das ist doof? Ist der hingezogen wegen... Weil der kommt ja noch nicht zufällig in sowas. Ich überlege gerade, das war, glaube ich, der Bruder, der da schon gewohnt hat und gesagt hat, ja, komm vorbei, hier ist gut. Und auch dieser Trend in dieser Kolonie ist wohl so ein bisschen gekippt, weil da ein neuer Pastor, / Anführer, Vorsitzender da so ein bisschen die Weichen anders gestellt hat und dann wurde es da eben, wie ich glaube, neuer Besitzer. So, ja, so ein bisschen in die Richtung. Also ist es jetzt ein Maler eigentlich oder was ist das jetzt? Auf was schießt man uns ein? Nein. Rembrandt, Van Gogh, nee. Hinweis 5. Während der Zeit in den Niederlanden vermittelte ich meinen beiden Töchtern eine ordentliche künstlerische Ausbildung und Lateinkenntnisse. Das ist so eine unglaubliche Nicht-Information. Ich bin sehr gespannt, ob das irgendwas nachher uns annähernd gebracht hat. Ja. Wir sollten auch einfach auf seine Fragen nicht antworten. Ja, keine Ahnung. Meinen Töchtern lehrte ich, Klavier zu spielen. So. Nee, also es wird tatsächlich noch relevant. Okay, ich habe keine Ahnung. Jetzt nicht so ganz direkt unmittelbar, hat aber nicht hat mit der Person zu tun, doch, relevant. Jetzt nicht für euch, aber für ihr Werk und Wirken schon. Für den historischen Kontext. Ich möchte wetten, ich meine, ich bin ja schon schlecht gefahren mit Wetten auf, in diesem Podcast, aber also ich behaupte, dass niemand, niemand jetzt weiß, wer das ist. Ich glaube, bei Hinweis 2 hätten Leute drauf kommen können, bitte, die mit der Person vertraut sind schon. Bitte kommuniziert mit uns. Ja. Ich möchte widerlegt werden. Ja. Hinweis 6. Meine Ehe wurde rechtskräftig in Nürnberg geschieden und ich zog nach Amsterdam um, um die wichtigste Reise meiner Karriere zu planen. Neil Armstrong. Neil Armstrong aus Amsterdam. Buzz Aldrin. Warum wohnt er denn wo war er vorher und kommt dann wieder nach Nürnberg, um sich scheiden zu lassen? Oder bringst du wieder den zeitlichen Ablauf durcheinander, um uns zu verwirren? Nee. Zu einer Ehe gehören zwei und die andere Person war halt noch in Nürnberg. Ach, die kam nicht mit. Ach so. Das ist ein guter Hinweis. Mhm. Ob du jetzt nicht zu viel verraten hast? Ja, vielleicht. Ich glaube nicht. Sprich weiter. Ich verkaufte wenige Jahre später, und das ist Hinweis Nummer 7, viele meiner Werke und Besitztümer. Ich schrieb mein Testament und fuhr mit meiner Tochter ohne weitere Begleitung nach Suriname. Wo um alles in der Welt ist Suriname? Südamerika? Ja. Nordosten, oben. Und das ist ein Land? Nein. Ja. Und das existiert jetzt noch? Das, glaube ich, existiert heute noch. Wie klein ist das bitte? Ist das das gleiche wie Suriname? Das, ich weiß nicht. Fragen über Fragen. Ich hatte gerade noch eine ganz andere Frage, jetzt habe ich sie wieder vergessen. Ist nicht irgendwie so einen erotischen Roman aus den 70er Jahren? Ihr Name war Suri irgendwas? Das ist jetzt dein Spezialgebiet. Schmuddelerotik. Haben wir uns jetzt eigentlich schon auf den Künstler eingeschossen? Haben wir schon geklärt? Nein, wir sind ergebnisoffen. Ob es ein Bild von ihm oder ein Bild, das er angefertigt hat, war, das wir gesehen haben könnten? Also beim Philipp würde ich eher mal auf den Typus absolut unbekannt tippen. Okay. Es war ein Programmierer, der auch mal genau. Der das Hintergrundbild in Windows 95 gemalt hat. Deswegen kennen wir das Bild von ihm. Gut gedacht, aber leider völlig falsche Fährte. Okay, das von, wie hieß das komische Betriebssystem, das kein Mensch benutzt hat? OS 2? Stimmt, von IBM, gell? Gab es da Hintergrundbilder? Nee, ich glaube, es war einfarbig. Das hat man damals noch nicht. Hinweis 8. 2 Jahre lang schlug ich mich dort mit meiner Tochter durch den Dschungel. Punkt. Und erkrankte letztlich an Malaria und fuhr dann wieder zurück nach Amsterdam. Hallo Leute, ich habe euch was mitgebracht. Erwähnte ich, dass ich zu dem Zeitpunkt bereits 54 Jahre alt war? Ich verstarb im Alter von 69 Jahren im Jahr 1717. Ich glaube dir. Nein, wirklich, ehrlich. Ich glaube das. Ich weiß nicht, was Philipp das sagt, dann ich kau noch auf dem, also Leute, die jünger sind, haben vielleicht kein Bild von ihm gesehen. Mhm. Vielleicht verschätzt sich Philipp auch einfach komplett bei unserem Alter. Nein, ihr habt die schon gesehen. Also, ich frage nicht weiter Fragen, weil ihr beantwortet sie eh nicht. Nee, gerne. Nee, passt schon. Ich habe alles gefragt, was ich wissen wollte. Ich habe keine Antwort erhalten. Mhm. Viele Dinge tragen meinen Namen. Ein Preis, zahlreiche Schulen, Plätze in Dresden und Frankfurt, ein Forschungsschiff, ein Krater auf der Venus, eine akademische Verbindung von Frauen und ein Haus, eine Forschungseinrichtung. Koch. Es ist nicht Koch, nein. Aber ich mag, wie du denkst. Was ist denn? Ich mag, wie du denkst. Ich mag, wie du denkst. So ein typisches Emil Nüther. Nein, das ist eine Frau. Ein typisches was? Ein typischer Preis? Emi von Behring. Wer bitte? Emi von Behring. Nein. Ich weiß nicht, was ich gut. Im Gymnasium. Bitte verrat's meinen Lehrern nicht. Ich hab's da einfach. Ich war einfach beim Gymnasium Höchstadt. Das hat das hat tatsächlich keinen Namenspatron oder ähnliches. So geil, wenn es eines Tages einfach nach dir benannt wird. Ne, es gab, ich weiß gar nicht, ob das durchgegangen ist, aber es gab Überlegungen, ob man es in Ritter von Spicks Gymnasium umbenannt. Weil das war so ein reisender Forscher, der halt aus Höchstadt kam. Humboldt. Es ist nicht Humboldt. Irgendwie sowas. Was fällt dir denn noch ein? Nichts Sinnvolles. Okay, Hinweis. Ich hänge immer noch an Hinweis 1. Der ist auch der heißeste Kandidat, glaube ich, der Hinweis 1. Hinweis 10. Danke dann für die anderen 9. Übrigens. Mein Werk, welches mich fest in die Historie der Wissenschaftlerinnen verewigt hat, tolle Frau, ist das Metamorphosis Insectorum Surinamensium. Ich war die Wegbegleiterin der modernen Insektenkunde aufgrund meiner Beobachtungen und Darstellungen der Metamorphose von Schmetterlingen. Also mir liegt ein Satz auf der Zunge und nimm das nicht persönlich, aber willst du mich verarschen? Schön. Und ich habe mal eine prinzipielle Frage. Sollten die Hinweise nicht zunehmend mehr offenbaren? Ja. Also das ist jetzt irgendwie der erste, wo ich mir denke, okay, da wird man aber auch gleich, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Okay, aber jetzt kommt mein Bonushinweis. Das macht's nicht besser. Ich habe so ein richtiges ungefähr 255,65 Euro Gesicht. Ihr seid auf der D-Mark früher Droste Hülshoff. Sehr gut. Die Rede ist von Maria Sibylla Merian. Und die gute Frau war auf dem 500-Markschein drauf. Und was ich nicht wusste, auf der Rückseite ist ein Löwenzahn, also so eine Pflanze, eine Raupe und ein Schmetterling abgebildet. Hm. Und sie auf der Vorderseite. Hast du eigentlich... Dominik, sag's. Komm. Der Philipp hat einen Bildungsauftrag. Hm. Ja, klar. Da hätte man auch in 100 Jahren kommt, noch da kein Schwanz drauf. Auf dem 500-Euro-Schein. Ich habe einmal in meinem Leben... Mark. So, keine Ahnung. Nee, aber ich habe den Namen noch nie gehört. Und, aber wer ist auf dem 1000er drauf gewesen? Keine Ahnung. Auf dem 1000er? Irgend so ein Typ. Als ob, also, waren da nicht die Grimms drauf? Du kennst mich echt falsch, wenn du denkst, dass ich jemals einen 1000-Markschein in der Hand gehalten habe. Aber mit einem 500er hast du schon mal gesehen. Ja. Aber meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Wette von vorhin steht noch. Ich bin echt gespannt, wie viel das wissen und wussten. Bin mir fast sicher, ich kenne eine Person, wo ich mir recht sicher bin, dass die es vorzeitig erraten hat. Aber was Schönes, könntest du bitte den Namen nochmal wiederholen? Merian. Gerne. Maria. Ja. Sibylla. Ja. Merian. Maria Merian. Mhm. Ich finde, wir sollten sie Miriam nennen. Weil und dann, es gibt Merian-Platz in vielen größeren Städten. Ja, es gibt Merian, ist ja auch eine Zeitschrift zum Beispiel. Mhm. Miriam, ja. Merian finde ich. Aber ich werde versuchen, mir das zu merken. Ja. Weil man merkt sich ja auch gut Dinge, die man mit Emotionen verbindet. Und dieses Gefühl der kompletten Dummheit und Unwissenheit, die du mir gerade vermittelt hast, das wird das tief, dieses Wissen in meine Seele einbrennen. Dominik, ich weiß, wie du dich gerade fühlst. Maria Merian. Und jetzt kann ich mir auch mal überlegen, welche Person von dem Geldschein aus der deutschen Historie ich als nächstes nehme. Aber weißt du, was echt beschämend ist? Wüsstet ihr eine einzige Person, die auf den aktuellen Geldscheinen drauf sind? Weil ich finde, dass das allgemein... Das wird schwierig, dass weil da keine Personen mehr drauf sind. Siehste? Muss aber, man sagen. Oder wüsstet ihr irgendjemand sonst, der auf den alten Scheinen war? Ja, Gauss, die Gebrüder Grimm. Also ich bilde mir ein, dass in anderen Nationen bekanntere Menschen auf Scheinen sind, tatsächlich. Ja gut, ich sag mal, gerade in Ländern, die noch ein Staatsoberhaupt haben, also sprich eine Monarchie oder ähnliches, da hast du halt natürlich oft Königshäuser und ähnliches drauf. Die es gibt anscheinend 66 Staaten, die ihre Independence vom Commonwealth deklariert haben. Das heißt, du hast irgendwie 66 Tage im Jahr ein Independence Day auf der Welt. Fand ich super, den Fact, ja. Ja. So, keine Ahnung. Stimmt. Der gemeine Engländer, dem wird oft auf die Dings geschmiert, dass er jetzt quasi ausgebotet wird. Du nett. Maria Merian. Ja. Maria Merian, Maria Merian, Maria Merian, Maria Merian. Kannst du es bitte in eine Unendliche faden? Maria Merian, Maria Merian, Maria Merian. Tschüss. Du hast Bis zum nächsten Mal. Tschüss.